Genre. Willkommen zum Greifklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute mit Christopher Wuss und Greifenklau. Juhu. Wir wollen uns heute dem August-Karneval widmen, beziehungsweise kurz über den Eingangsartikel sprechen, an dem ich gerade arbeite, sozusagen. Dein Karneval. Karnevalsverein hier. Sozusagen, ja. Vielleicht erstmal kurz erklärt, was ist der Karneval? Ich glaube, das haben wir schon 5 Mal gemacht, aber gerne wieder. Jeden Monat gibt es einen Rollenspielblock, der einen Karneval organisiert, also einen Umzug der Rollenspielblocks. Das heißt, zu einem Thema schreiben alle möglichen Rollenspielblocks Artikel. Das Ganze wird organisiert im RSP-Blog-Forum und ja, einmal im Jahr mache ich das ganz gerne. Ich glaube, bisher hatte ich einmal 10 Dinge und einmal hatte ich Zufallstabellen. Ja, und diesmal soll es sein Geld, Gold und Schätze. Ein sehr schönes Thema. Ja, auf jeden Fall. Insbesondere für dich. Ja, ich loote ja für XP, nicht für Geld, Gold oder Schätze. Aber natürlich ist auch das Thema Gold in XP verwandeln ein Punkt, der mir aufgefallen ist, eingefallen ist. Ja, ich habe also ein kleines Brainstorming gemacht und einen Teil davon schon in einen Artikel verwandelt, der schon 2 Seiten lang ist. Leider sind die Stichpunkte, die ich aufgeschrieben habe, nochmal doppelt so viele. Weil irgendwie immer, wenn ich eine Sache aufschreibe, fallen mir 2 neue ein. Ja, so ist das beim Brainstorming. Ganz schön. Aber um dich nicht auf dem Trocknen zu lassen. Endlich. Hat ja auch so lange gedauert. Mit. Und dann noch alkoholfrei. Ja. Überraschung. Ja. Gut. Also, ich habe das Ganze mal in ein paar Themen, Oberpunkte überteilt nicht. Und zwar der erste Punkt ist bei mir Systemisches geworden. Ja. Das heißt, zum Beispiel gibt es ja Systeme, bei denen nicht die Goldmünze der Standard ist, sondern zum Beispiel die Silbermünze. Mhm, bei Limitations of the Flame Princess. Richtig. Oder wir haben noch obskure Wechselkurse. Fällt mir jetzt Warhammer ein. Ich meine, zumindest in der ersten und zweiten war das so. Ich hoffe, die Behauptung ist richtig. Oder es gibt quasi gar kein Geld, sondern macht nur einen Wert für Reichtum. Gab es jetzt neulich zum Beispiel auch wieder einen Blogartikel, der das für D&D 5 vorschlägt. Ja. Manche Sachen haben das aber auch standardmäßig. Da ist dann halt interessant zu sehen, wie das denn da geregelt ist. Ja, dann haben wir noch Sachen wie Alternativen zu Münz- und Scheingeld. Also so ganz klassisch. Angefangen von Tauschsystemen oder bei Shadowrun Cradsticks. Genau, stimmt. Oder, genau, was mir noch eingefallen ist, natürlich die Endzeit mit Fallout mit Kronkorken oder Metro 2033 mit Patronen. Ja. Oder Plüschpau und Plunder mit Knöpfen. Gut, ja, genau. Und dann ist halt die Frage, welches andere Gefühl sich daraus für das System oder für das Setting ergibt. Also ich finde, das fühlt sich immer... Also bei Warhammer fühlt sich halt die Goldmünze mächtig an und auch bei Lamentation of the Flame Princess. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und zwar kann man sich natürlich auch noch die Frage stellen, wie viel Startgeld geben einem Systeme mit? Ob es Parameter gibt, die das beeinflussen? Zum Beispiel Starttalent oder Merkmale wie bei Pathfinder oder Savage Worlds. Da gibt es wirklich so einen Vorteil reich. Bei Pathfinder gibt es auch das Charaktermerkmal oder Talent in die Richtung, die das beeinflussen. Wie viel Geld hat man typischerweise nach dem Abenteuer und was kann man dafür kaufen? Gibt es nach dem ersten Abenteuer einen From Zero to Hero Effekt in Bezug auf das Geld? Das hat man zum Beispiel bei Dungeon Slayer, wenn man da ja raw mit 10 Goldmünzen startet und sich dann eben keine gute Rüstung und eine gute Waffe kaufen kann, sondern dafür halt 20, 30, 40 Goldmünzen braucht. Und da den Effekt, dass man das halt hinterher machen kann und sofort die beide Werte um 2, 3 Punkte in die Höhe schießen, das ist halt so ein Effekt, so ein Schubeffekt, den man halt da auf jeden Fall hat. Das stimmt. Ja, das ist wirklich ganz extrem, ja. Genau. Ja, genau. Dann, welche Möglichkeiten sieht das System vor, sein Geld auszugeben? Welche Möglichkeit gibt es zum Beispiel zur Gestaltung von Marktplätzen? Welche magischen Gegenstände kann man da kaufen? Wie wird das gemacht? Ich finde zum Beispiel, also ich mag es gar nicht, wenn ich unlimitiert daran bin. Also wenn ich quasi das Buch vor mir bekomme, such dir was aus. Du kannst alles kaufen. Ich finde das sehr schön. wenn das halt auf 3, 4 oder 10 Sachen reduziert ist und man sich da überlegen kann, ah, das könnte ich dafür einsetzen oder das dafür, mag ich sehr. Bietet ja Pathfinder auch an, das relativ detailliert auszuwählen. Ist sehr aufwendig. Aber ich finde das auch bei Dungeon Slayers auch nicht schlecht gelöst, weil etliche Sachen bekommt man ja nur in großen Städten. Da gibt es auch diese Unterteilung Stadt, Dorf. Bei Waren, ja. Bei den Waren, ja. Genau. Auch das ist interessant. Genau, das wäre dann, genau, hatte ich immer noch aufgeschrieben, die Gestaltung von Städten oder allgemein von Ortschaften, dass man das auch unterteilt. Genau, es hat auch zum Beispiel Old Slayer unternommen, manche Sachen übernommen. Kriegst du manche Sachen nur im Indianerdorf, manche halt nur in der Stadt und so weiter. Hier, denn sowas wie, gibt es Subsysteme zum Haus, Burg und oder Tempelbau? Gibt es Subsysteme zum für Logen, Lehnsverwaltung oder Königreichsverwaltung? Oder kann man sein Raumschiff ausbauen, wie bei Star Wars? Das heißt, bei D&D gibt es viel Gold, richtig, aber man kann es auch alles wieder ausgeben. Das ist richtig. Es ist nicht schlimmer, als wie wenn du 100.000 Goldmünzen hast, du guckst die Ausrüstungsliste nach und das Tollste ist ein Pferd für 100 Goldmünzen. Du kannst eine Pferdezucht aufmachen, aber... Ja, oder der eine oder andere Tempel erfreut sich als plötzlich ein Geldregens. Ja. Yeah. Ja, das ist klar, kaufen kann man natürlich immer was, das ist richtig. Nee, gut, eben nicht. Gibt auch Welten, die also so Low-Fantasy-Welten, wo du halt mit viel Gold nichts anfangen kannst, weil es keine magischen Gegenstände verfügbar sind. Das soll auch beim neuen D&D so sein, oder? Kommt immer darauf an, wie man es ausgestaltet, aber bei The Book ist halt so gedacht, dass halt magische Gegenstände, die verkauft man eigentlich nicht, weil die seltener sind. Mhm. Und rarer, es gibt da also keinen Markt für, in dem Sinne. Also das kommt, wenn, nur vereinzelt vor. Die Idee an sich finde ich sehr reizvoll. Das ist richtig. Ja, aber halt, wenn es viel Geld gibt, muss man es auch irgendwie loswerden können. Ja, und dann gibt ja genug Systemblocks, die halt ihre eigenen Systeme und Settings machen, können das ja zum Beispiel vorstellen, wie sie es sich im Zug darauf vorstellen. Ja. Dann habe ich noch als Stichpunkt aufgeschrieben, Geld verdienen über Handwerk mit Bardenauftritten oder auch mit Zaubern Geld verdienen, wie und ob das geregelt ist, ob es Regeln gibt für den Lebensunterhalt, Regeln zum Verkauf von Fundstücken und magischen Waffen. Regeln fürs Feilschen und Handeln. Genau, wenn man zum Beispiel Sundered Skies oder Savage Worlds, Star Wars in dem Fall, nicht Savage Worlds, noch im Hinterkopf, gerade handeln, dass du auch was bei Sundered Skies auf den Luftschiffen mitnimmst und damit Handel treiben kannst, das ist eigentlich ein cooles Feature, macht auch Spaß, im Zusammenhang mit dem Setting auch Sinn. Ja, bei Star Wars haben wir jetzt noch nicht allzu viel gehandelt, könnte man da vielleicht auch machen, aber darauf ist Star Wars halt nicht so ausgelegt. Ja. Aber halt zumindest die Handelsregeln, wenn man was kauft, sind auch recht schnell. Ja, dann noch die Wertbestimmung von magischen Gegenständen und wie man das abwägt zwischen einmalig, täglich, mehrmalig, unbegrenzt. Schatz- und Loot-Tabellen, was da die Systeme bieten. Genau, ach ja, bei Regeln habe ich noch aufgeschrieben, zum Beispiel bei Osland gibt es Regeln, um Goldadern zu finden. Und zum Beispiel bei Kingmaker, bei Pathfinder, kannst du halt auch Goldadern oder irgendwelche anderen Adern finden, die dir dann ja auch für das Königreich einen Vorteil verschaffen. Okay. Ganz wichtig, genau, das vorhin angesprochene Gold in EP wandeln, verwandeln, also beziehungsweise bei D&D. Classic D&D lief das noch parallel. Wir haben es bei Beyond the Wall angesprochen, wir haben da dieselben EP-Schwellen, aber das Gold zählt nicht mehr als EP mit, dadurch sind die Schwellen natürlich viel höher. Also interessant, ob das so gedacht war oder nicht, aber da fällt es halt wirklich auf. Ja, klar, weil es sich an den alten Regeln orientiert. Das gibt es auch bei Barbarians of Lemuria in einer ganz anderen Form, da gibt es quasi so, egal was man, wie viel Reichtum, oder man hat riesigen Reichtum nach dem Abenteuer erbeutet, aber man verprasst dann alles, bis zum nächsten Abenteuer wieder bettelarm und zieht deswegen wieder auf Abenteuer aus. Und manche haben mein Leben sein. Manche haben das auch als Tabellenform gepresst, sozusagen Verzechtabellen, also dann kann man halt auf der Tabelle würfeln und sieht, wie man sein Geld bis dahin verloren hat. Ein charmanter Gedanke, man kann was dazu gewinnen, man kann auch in der Gosse aufwachen und sich an nichts mehr ändern oder so. Dann unter dem Stichwort Hartwurst, Fragezeichen, das Gewicht von Goldmünzen. Und da ist mir noch eingefallen, oder ich meine, das wäre so gewesen, dass man beim Classic D&D das gesamte Gewicht auch in Goldmünzen gemessen hätte. Also als Standardgewichtsgewichtsgröße. Das war statt einer Unze oder so. Okay, auch nicht schlecht. Gut, dann immer wichtig beim Karneval ist natürlich Spielmaterial. Wir haben ja zum einen, gibt es ja, es ist August. August heißt, es gibt auch die Aktion RPG a Day, das heißt jeden Tag eine Frage zu beantworten zum Thema Rollenspiel. Und letztes Jahr lief, da war der Artefakte-Karneval. Da gab es den Aufruf oder die Idee oder die Schnapsidee, wie man das auch immer nennen möchte, zu Artefakte a Day. Und das hat D6 Ideas auch durchgezogen. Und dieses Jahr war halt die Frage, ob man nicht sowas wieder macht. Und ich fand es ganz gut, dass, wenn man das schon macht, mit dem Karneval zu verbinden, weil sonst hat man drei Aktionen laufen. So sind es nur 2,5. Und ja, deswegen gibt es Loot a Day. Und ich habe dann 31 Stichworte, die ich dann nochmal in einem separaten Artikel vorstelle, wo man sich dann sozusagen besondere Wertgegenstände und Schätze überlegen kann. Mhm. Ja, die können wir nachher auch nochmal durchgehen, aber das machen wir, würde ich sagen, hinterher. Generell zum Thema Spielmaterial, genau, man kann natürlich Wertgegenstände vorstellen, man kann ganze Loot-Tabellen vorstellen oder man könnte einen besonderen Schatzwort vorstellen oder eine Tabelle für Drachenschätze, gab es im letzten Monat zum Beispiel. Ja. Man kann natürlich auch magische Gegenstände rund um Geld und Gold entwickeln. Ich erinnere nur an den Glücksbrunnen aus Beyond the Wall, wo man eine Münze reingeworfen hat und einen Effekt dafür bekommen hat. Märchen mit dem Goldesel, der Schukarten scheißt. Oder der Goldspindel. Oder auch ein Klassiker, die zurückkehrende Goldmünze. Goldmann. Ja, also gerade im Märchen gibt es da extrem viel, was sich darum dreht. Ja, stimmt. Kann natürlich auch andere Spielelemente wie Talente oder Zauber, die damit zu tun haben, machen oder vorstellen. Also Schatz finden. Ja, der Stein der Weisen. Schlamm zu Gold. Ja, genau. Und man kann natürlich auch in Richtung Szenarien und Abenteuer etwas machen. Also im Prinzip ist ja schon der klassische Dungeon Crawl die Suche nach einem Schatz. Man kann es natürlich ein bisschen spezifischer machen, im Sinne von Einbruch oder Banküberfall. Oder Old Slayer hat schöne Sachen zum Thema Goldrausch. Oder der Pakt mit dem Teufel, das Märchen, ist ja häufig auch in Richtung 7 Jahre gut und in Reichtum leben. Mhm. Oder, das gibt es bei Ultima Ratio, den Vorschlag, dass die Spielercharaktere Finanzinspektoren oder von der Steuerfahndung sind. Ganz beliebte Charaktere. Ja, wahrscheinlich. Das sind die Gegner, der normale Wenn man das gut macht, kann man eine interessante Kampagne drauf machen, zum Beispiel gegen Schmuggler oder so. Naja, also kann es mir schon vorstellen. Kann das auch, denke ich, auch bei Cthulhu einbringen, ne? Dass da halt nicht der Polizeibeamte, sondern dass man halt irgendwie so ein Inspektor ist von der Steuerfahndung. Ja, gab es halt in den 20er Jahren wahrscheinlich schon. Aber jedenfalls hat man dadurch halt so ein paar detektivische Kenntnisse, aber halt keine Polizeikompetenz. Also so ist das ja eigentlich gewollt, sozusagen. Ja, man kann natürlich auch sowas in Richtung Kartenmaterial machen, von Banken, Fort Knox etc. oder Nichtspielercharaktere rund um Geld. Es können Händler sein, Auftraggeber, Millionäre. Und zu guter Letzt sind mir noch einfallen Rätsel mit Geld und Gold. Oh ja. Gerade so alte Matheaufgaben, wenn die mal hast, ist halt natürlich auch ganz viel mit Rätseln. Gold. Achso. Geld und Umtausch von Geld. Ja, stimmt. Währungsverhältnisse zum Beispiel, ja. Ja. Dreisatz oder so. Stimmt, kann ich mich erinnern. Ja, ich meine, es ist auch so, du hast halt manchmal in Mathebüchern so Aufgaben aus dem Mittelalter. Und da ist halt in der Richtung halt auch ganz viel. Die sind auch noch so hochtrabend gestellt, dass sie halt wirklich auch direkt fürs Rollenspiel geeignet sind. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich dem August auch Zeit und suche da mal ein paar von raus. Ich habe auch sehr schön, es gab ein Abiturbuch, wo denn ein W20 als Basis genommen wird und dann steht so, in manchen Rollenspielen dient der W20 als grundlegender Würfel, bla bla bla. Oh, und dann, Hinweis, ja, Respekt. Ja, ist der einleitende Satz der Abituraufgabe. Also der Übungsabituraufgabe, nicht eine Originalabituraufgabe. Fand ich aber trotzdem sehr unterhaltsam. Haben sich einige bei Westermann bestimmt Gedanken gemacht. Es ist der Stark-Verlag. Achso. So, ja, den dritten Punkt habe ich. Historisches, Märchenhaftes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Ja, also quasi realweltliche oder auch märchenhafte Phänomene, von denen man sich überlegen kann, was kann ich da für so Rollenspiel rausholen? Mhm. Mir selbst ist da der Münzverruf eingefallen. Das habe ich mal in Falkengrund benutzt, um als Idee, um zu zeigen, wie eigentlich sozusagen Mittelalter gibt es in dem Sinne keine Inflation, sondern der Herrscher hat halt die Möglichkeit, dass seine alten Münzen zu verrufen, dass sie halt nichts mehr wert sind, und dazu zu zwingen, dass man sie umtauscht. Und dadurch kann er dann halt seine eigenen hochwertigen Münzen, das Metall zurücknehmen und sie gegen Münzen mit einem niedrigen Metallanteil tauschen. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Fand ich jedenfalls einen coolen Weg, mal zu zeigen, wie funktioniert denn das. Ja, Recycling. Ja, da geht es ja nicht um Recycling, sondern dass halt für dasselbe Metall mehr Münzen machen kannst. Das ist richtig. Ja, dann, du hast noch Aktien erwähnt, genau, da gibt es ja die Anteilsscheine bei der niederländisch-königlichen. Das ist ja quasi so schon Vorgänger der Aktien, also quasi Anteilsscheine auf Schiffladung, Ostindien Company. Genau, so heißt Ostindien Company. Und sowas kann man natürlich auch als Spielinhalt machen. Oder ganz typisch Wegezoll, Klammer auf Brückentoll. oder auch Marktbetrug an der Elle oder falsche Gewichte oder sonst was. Ja. Auch öfter im Mittelalter. Dann habe ich noch bei Gegenwärtiges die alternativen Zahlungsmethoden. Genau, vorhin hat man schon den Credstick genannt, aber da gibt es ja schon aktuell noch viel, viel, viel mehr. Da könnte man sich halt überlegen, wo geht das hin? Wie könnte das halt für Science-Fiction oder Cyberpunk-Rollenspiele aussehen? Womit zahlen Vampire heute? Dann haben wir das Bankwesen, wenn man das halt auf Fantasy überträgt. Zum Beispiel, ob Spieler ihr Geld sicher parken können. Ich meine, das ist so hauptsächlich in Computerrollenspielen. Ja, ich glaube, im alten DSA-Rollenspiel war das so. Ich habe ja nicht viel gespielt, aber irgendwo konnte man dann sein Geld in der Stadt zur Bank bringen und wenn man dann später hingekommen ist, auch wieder abholen. Ja. Kann das DSA gewesen sein? Oh, das ist schon ewig her. Genau, also da war das echt so. War eine interessante Option, aber das ist halt so irgendwie sowas Heutiges auf damals übertragen. Also ich kann aus einem aktuellen Beispiel zitieren, The Witcher 3. Das gibt es auch. Ja, jein, also in etwas anderer Form. Also da gibt es jetzt nicht, dass du das Geld da wirklich parken kannst oder Zinsen anlegen kannst oder dafür kriegen kannst, sondern da ist es ja so, dass da werden die nördlichen Königreiche von einem Kaiserreich, also ähnlich dem römischen Imperium damals, werden halt so ganze Länder einverleibt. Ja. Und irgendwann sind halt deren eigene Währungen im Prinzip ja nichts mehr wert. Ja. Und es ist aber so, wenn halt, also bei Witcher 3 ist es dann so, einige Länder leisten ja immer noch Widerstand, die haben ja noch ein eigenes Münzsystem. Du kannst halt dann, wenn du da Münzen findest, in Schatztruhen oder was, und gibt es ja da unterschiedliche Währungen, und du kannst ja halt dann bei der Bank in die gängige Währung umtauschen. Und die haben dann noch unterschiedliche Wertigkeiten, genau. Ja, das habe ich mir in der Tat dann auch noch unter Setting, Fluff und Handouts aufgeschrieben. Kommt auch noch. Mit dem Beispiel DSA, da gibt es auch den bornländischen Batzen zum Beispiel. Der, glaube ich, 2 Dukaten wert ist, statt von einer. genau, mir ist noch eingefallen, in Pathfinder, in Anduran gibt es zum Beispiel auch so ein aufstrebendes Bankwesen. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch viele Beispiele aus Rollenspielen. Dann haben wir noch das Erbrecht. Wer erbt den Besitz? Oder halt umgekehrt. Der Erbonkel als Aufhänger. Klammer auf Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Jedes zweite Cthulhu-Abenteuer beginnt, so würde ich jetzt spöttisch sagen. Man kann euch auch im größeren Maßstab, wie prägen Geldflüsse die Welt? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für die Kampagnenwelt? Ein Brexit im aventurischen Mittelreich. Oh. Oder bei der Konföderation der Vereinigten Planeten, wer ist da Exportweltmeister? Jo, bei zukünftiges, genau, ob es überhaupt noch Geld gibt. Oder natürlich. Wie wirken sich zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen aus? Und dann noch als Betrachtung, egal ob historisch oder gegenwärtig, teilen wir Menschen ja gerne nach Schichten ein. Ja. Die wiederum auf dem Einkommen basieren. Das fand ich auch eigentlich auch interessant. Zum Beispiel bei Fantasy Age entwickelst du darüber die Hintergrundtabellen für die Charaktere, also was die, wo die herkommen, was die machen. Kann man also auch so nutzen. Dann haben wir noch das große Thema Verbrechen. mit dem Hauptmotiv Geld, also von Erpressung, Raub, Diebstahl, Betrug etc. etc. Oder umgekehrt, auch für Nicht-Geldverbrechen, wie zum Beispiel falsch parken oder zu schnell fahren, zahlt man wiederum Geldstrafen. Mhm. Kann man vielleicht auch was rausholen. Bei Historisches noch Glasperlen gegen Gold tauschen. Ja, auch ein Klassiker sozusagen. Dann das Armutsgelübde im Mittelalter bei Priestern. Ja. Oder in der Alchemie Blei in Gold verwandeln, noch andere Metalle in Gold verwandeln. Ach, sehr beliebt das Thema, ja. Der Stein der Weise. Das ist noch als Idee gekommen und als schöne Auswirkung, wenn man halt einen Run begangen hat bei Shadowrun oder Cyberpunk 2020 oder sonst wo, dass das dann anschließend sozusagen zu einem Kurseinbruch oder gar zu einer Übernahme führt, was das dann auch sehr schön als ja, also oftmals klang. Oftmals spielt man ja auch Firmengeheimnisse. Ja, ja, wenn irgendwer was erfunden hat und man hat dann den Auftrag, das wegzunehmen. Klar, das müsste ja eigentlich genau dazu führen. Richtig. Dann Gold am Ende des Regenbogens. Auch noch so eine schöne Märchensache. Stimmt. Doppelseitige Münze. So, zum Wettbetrug oder so. Ja. Genau. Wettmanipulation wäre auch noch so ein großes Thema. Oder halt Katzengold. Oder wie verstecke ich Gold? Also, oder wie betrüge ich mit Gold? Zum Beispiel nehme ich Gold. Goldwäsche. Goldwäsche, ja. Indem ich etwas mit Gold anmale oder umgekehrt, indem ich Gold oder Edelsteine anmale. Das habe ich nämlich gerade bei Smartspitze so ein Riesenrubin im Wert von 5000 Goldmünzen gefunden. Da habe ich das schön angemalt, damit er nicht mehr so wertvoll aussieht. Und wenn ich ihn verkaufe, wird es natürlich wieder abgekratzt. Klar. Man muss ja vorsichtig sein. Ist der Rubin größer als der eigene Kopf, dann Vorsicht geboten. Ja, man kann natürlich auch Edelsteine im Wald vergraben. Genau, du hast ja bei Beyond the Wall auch deine Kiste im Wald gefunden. Das war ja tatsächlich früher auch eine beliebte Methode. Zum Beispiel in Kriegstagen oder Nachkriegstagen. Richtig, beziehungsweise was in dem Fall ja ein Baumstumpf, wo der Rubin ja drin lag. Ja, okay. Also das waren ja auch tatsächlich viele abgeschlagene. Das war eine Kiste, oder? Nö, war nur der Rubin im also bin ich jetzt, habe ich jetzt noch in Erinnerung, der Rubin einfach nur, der da in so einen alten Holzbaumstumpf reingesteckt wurde. Ja. Ja, genau. Und damit kommen wir dann auch zum Thema Nazi-Gold, Raubkunst, Gold in versunkenen U-Booten oder der Goldzug neulich in, war es in Polen? Polen, ja. Genau. Genau, da hat dann schon Spiel im Kopf auch ein, hat doch da auch sein Szenario draus gebaut. Ja, für Fiasko, genau. Okay. Ja, oder das Thema Inka und Aztekengold und Conquistadores oder auch die goldene Stadt. Ja. Genau, bei den Azteken halt, wo Gold sehr häufig war, dass sie halt Dinge aus, oder ja, weiß ich gar nicht, dass wie fundiert das historisch ist, dass da halt quasi Dachschindeln aus Gold oder so. Wir haben auf jeden Fall zum Beispiel mit dem Vorngrass-Setting für Dungeon Slayers auch so ein Setting, wo die Elfen im Prinzip auch legendären Reichtum haben, was aber seit 1000 Jahren vom Dschungel überwuchert ist und mit Fallen gesichert ist, etc. Ja. Und als letztes, was mir noch eingefallen ist, sind gekaufte Adelstitel. Kann man bestimmt auch eine gute Geschichte drauf machen. Bestimmt. Da gibt es sogar welche, die könnten da aber ganz viel erzählen. Ja. Doch heute sind es eher gekaufte Akademikertitel. Ja, das der Trend hält an. Dann gibt es natürlich schon vorhandenes Rollenspielmaterial zu dem Thema. Also ganz speziell ist mir eingefallen das Mikromodul der Banküberfall von Anticon. Das ist ja nur so ein DIN A6 Heft mit wenigen Seiten, wo zwei Gruppen parallel spielen. Das muss eigentlich ganz nett sein. Ich habe sie auch liegen. Vielleicht stelle ich das auch mal vor. Und wenn das Mikromodul schon zu dick ist, der kann auch das Ultra-Mikromodul Spezialeinsatz zum diesjährigen GAT nehmen von Nerds gegen Philipp. Da hat er irgendwie auf einer Visitenkarte ein komplettes, oder auf einem Flyer, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ein komplettes Modul, wo es halt auch darum um einen Banküberfall geht. Da spielt man aber, bei Banküberfall spielt man meine ich die Leute, die Bank überfallen, und beim Spezialeinsatz spielt man die Leute, die den Banküberfall aufklären, beziehungsweise verhindern sollen. Also das Team draußen, die Polizisten. Oder man kann natürlich auch beim vorne Rollenspielmaterial, zum Beispiel den Castle Guide von AD&D beschäftigt sich halt damit, wie Burgen gebaut werden, ja, was das kostet, richtig, und so weiter. Oder zum Beispiel zum Traumasystem vom Flying Games, die haben zum Beispiel einen eigenen Münzbogen. Oh ja. Mit Spielgeld. Ja, man kann natürlich auch interessante Medien sich angucken und auf rollenspielerische Verwertbarkeit prüfen. Von James Bond, Goldfinger, Ocean's 11, von Clive Owen gab es doch den, hieß ja Inside Man, mit dem coolen Bankraub. Mehr verrate ich mal nicht, weil da ein ziemlich dicker Spoiler sonst drin ist. Ja, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Kandidat. Monument Man von George Clooney. Auch oder generell Wall Street, auch so ein Klassiker. Charlie Sheen. Diverse Western geht auch, ja, um. Das stimmt. Genau, über Zugüberfälle oder letztlich auch so auf die glorreichen Sieben geht es ja auch darum, dass die ständig halt ausgeraubt werden und dann halt ihr letztes Geld investieren, um halt die glorreichen Sieben anzuheuern, damit sie nicht mehr ausgeraubt werden. Ja, also gerade da bietet sich, glaube ich, unzählige, wo es halt irgendwie mit um Geld geht. Ja. So, Gruppentechnisches habe ich als sechsten Punkt. Mhm. Zum Beispiel das Thema Gruppenkasse. Die Loot-Verwaltung und die Loot-Aufteilung. Das macht jede Gruppe irgendwie immer anders. Also oder auch gar nicht. Ja, wie habt ihr das denn in eurer letzten Gruppe gemacht? Also, du bist auch in mehreren Gruppen. Von, ja, ist richtig. Ist richtig. Ja, also eigentlich der Klassiker. Also einer hat sich's aufgeschrieben. Ja. Und dann wurde halt in ruhiger Minute mal gefragt, wer es denn gebrauchen kann. Ja, ich bin aber. Ja. Aber es kam jetzt keiner an deine alten Charakterbögen ran, was den Verwaltungsaufwand angeht. Zu sehr, sehr früheren Zeiten, ja. Also ein Charakterbogen unter 10 Seiten war ja kein Charakterbogen. Da hatte man auch noch nicht so viele Charaktere. Das ist das ganze Geheimnis. Ja, ich hätte tatsächlich 30, also ich hätte da Hartwurst König werden können. Definitiv. Allerdings muss ich sagen, diese Geschmacksrichtung gefällt mir heute ja gar nicht mehr. Ja, ich bin auch neulich fast wahnsinnig geworden, als die, ich glaube die Smart-Spitze-Gruppe war das, da hat auch jemand den Bogen geführt und dann auch das Verkauf vorher abgestrichen. Es waren dann aber 5 Seiten und auf der ersten Seite waren nur noch 1 oder 2 Sachen drauf, statt es dann einmal zusammenzufassen und auf eine einzige neue Seite zu packen. Oh. Und dann vor allen Dingen geht das so los, ja, habe ich das jetzt verkauft letztes Mal oder nicht? Und so, oh. Das geht dann echt, ist echt anstrengend. Nee, es war nicht die Smart-Spitzgruppe, es war die davor, deswegen habe ich gesagt, ah, jetzt mache ich das und schreibe es einfach ins Netz, dann könnt ihr es genau und nachvollziehbar sagen. Aber das ist echt anstrengend, weil ich meine, da geht es dann wirklich auch teilweise um größere Summen und die genauere, welche Möglichkeiten halt die Gruppe hat, sich auszustatten und so, ja, weiter. Ja. Das ist immer, es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz, schreib's dir erstmal auf. Ja. Und immer ein Fehler. Ja. Also zum Beispiel, was tödlich ist, um das nur einmal zu sagen, wenn du zum Beispiel, ja, du findest ein Juwel und mach mal eine Schätzenprobe. Ja, nicht geschafft. Ja, du glaubst, dass die 200 Goldmünzen wert ist. Schreib dir das erstmal so auf. Ja, das ist ja toll, aber das wird man nie wieder rauskriegen, was die wirklich wert waren. Außer wir malen uns einen QR-Code zum Einscannen daneben. Ja, also das sollte man anders lösen, sagen wir es mal so. Ja, aber deswegen ist das vielleicht auch ganz interessant. Also ja, Gruppenkasse, Lootverwaltung, Lootaufteilung. Die Frage, ob man sowas wie eine detaillierte Expeditionsplanung machen will, wenn man zum Beispiel so eine Art Berge des Wahnsinns zum Beispiel so ein Abenteuer spielen will, oder Cthulhu bietet ja noch andere Expeditionsabenteuer. Allerdings auch vereinfachte Verwaltungsregeln dafür. Aber es gibt bestimmt Gruppen, denen das auch Spaß macht, sich da auch ein Detail einzudecken. Genau, überhaupt detaillierte Ausrüstungsplanung versus zum Beispiel sowas wie dem Handy Haversack, also gibt es für Pathfinder quasi einen nummervollen Beutel als Rucksackausführung, wo der kostet irgendwie 1000 Goldmünzen und da sind halt von den normalen Ausrüstungsgegenständen, was weiß ich, 2 Seile und dies und das und jenes, kannst halt immer ganz schnell zur Hand nehmen, wegstreichen, wenn du irgendwas brauchst. Ja. hast halt ganz viel Ausrüstung, um die irgendwie zu verbauen und zu nutzen zur Hand. Macht Sinn. Auf der anderen Seite hast du aber immer alles. Also hast du relativ viel Sachen. Gut, für Pathfinder passt es aber tatsächlich ganz gut. Ja, dann noch so eine Frage wie organisiertes Spiel. Wie ist das da geregelt mit dem Gold? Man kann es sich halt zum Beispiel für Pathfinder Society angucken. Oder ja, bei DS Nordana haben wir auch sowas angelegt. Mhm. Ja, da muss man es ja irgendwie lösen. Gut, das dazu. Dann unter dem Punkt 7, Setting, Fluff und Handouts, geht es erstmal los mit Edelsteine. Mhm. Die deswegen wichtig waren, weil sie viel, viel weniger als Gold wogen, aber viel, viel, viel mehr wert waren. Ja. Finde ich, fand das aber auch früher schon ganz faszinierend, immer so, oh, ein Rubin für 50 Goldmünzen, ah, ein Smaragd für 100 Goldmünzen. Ja, macht ja auch Sinn, weil es ja auch versucht schwer und das Gold. Und ja, nee, es macht, klar macht das auch, wenn man sich das jetzt sozusagen versucht, simulatorisch anzugehen, Sinn. Aber es macht halt auch, es ist halt total faszinierend, so verschiedene Steine, verschiedene Farben, das hat mich auch so. Ich wollte jetzt gerade noch auf die Geldwäsche noch zurückkommen. Also die machen das ja auch so, dass sie dann in Edelsteine investieren, weil sie sich ja zum Beispiel auch viel leichter transportieren dann. Ne? Ja, klar, stimmt. Bestimmt. Achso, du hast das bestätigt. Das finde ich gut. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch kein Geld gewaschen. Ja. Außer über einer Waschmaschine. Obwohl, wenn ich an deine Handytode denke, vermute ich, dass du viel öfter Geld gewaschen hast als ich. Ja, also was wie besondere Münzen, sprich die erwähnten DSA, morgenländischen Batzen, oder was ich total cool finde, halt wenn du halt in einem Schatzhort irgendwelche Münzen findest mit einem Abbild eines Kaisers, die noch nie jemand gesehen hat, oder mit Kreaturen drauf, oder gar außerirdische Münzen mit irgendwelchen seltsamen Symbolen, die man sich gar nicht... Außerirdische Münzen. Ja, also ne, das... kann ja ganz faszinierend sein. Oder was ich auch immer sehr cool fand, ist so Bruchgold, Bruchgeld. Das heißt, wenn du eine, was heißt, die Goldmünze hast, gehst zum Händler, dann kostet das 5 Silbermünzen. Na gut, ein Händler kann das vielleicht noch tauschen, aber jedenfalls gibt es genug Gelegenheiten, wo man sich tauschen kann. Oder die Goldmünze einfach zu groß ist. Ne? Dann hast du halt die Goldmünze halt gespalten oder noch kleiner. Ja, das war auch in Amerika damals auch mit den Scheinen. Den Schein, genau, den kannst du durchreißen. Und dann, nee, du kannst aber auch die Münzen durch, also anbrechen und ja, hast du halt dein Vierteldollar halt dann gehabt. Es gab so manchmal auch Sollbruchkanten, ganz genau. Genau. Ja, ja. Also auch, finde ich auch super interessant. Werde ich nochmal ein Bild zu verlinken. Gibt es auch Labgeld, wo das so schon vorgefertigt gebrochen ist. Mhm. Ganz cool gemacht. Da fällt mir noch glatt ein Thema ein, nämlich Notgeld. Das ist auch sehr spannend. Also sprich, wenn du halt... Habe ich nicht. Ja, aber was weiß ich, während des Krieges oder nach dem Krieg, wenn du halt quasi als Ersatzwährung so Geldmarken ausgibst als Notgeld. Ja. Das kann, glaube ich, auch viel, wenn du halt so ein Cthulhu genau in dem Zeitalter spielst, glaube ich, viel Stimmung ausmachen. Auch gerade wenn du dann noch ein paar eigene Handouts dazu hast. Also sich da ein bisschen Geld zu besorgen. Kann cool sein. Ja, das habe ich mir auch noch als Punkt aufgeschrieben. Natürlich Handouts im Sinne von Goldmünzen am Spieltisch. Hatten wir ja bei Warhammer 3. Haben vielleicht bestimmt schon andere gemacht. Gibt auch genug, genau, ich hatte vorhin gerade Trauma erwähnt. Gibt aber auch bei RPG Drive Thru ganz viele Angebote, wo man halt Münzbogen runterladen kann und ausdrucken kann. Ja. Und kann man natürlich auch durchziehen. Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrungen gesammelt. Ja, wir selbst. Bei Shadows of Brimstone zum Beispiel benutzen wir ja auch Dollarscheine. Stimmt. Als Währung. Genau, die ich mir verrückterweise sozusagen tatsächlich ein anderes Spiel dafür gekauft, was die hatte. Okay, war gerade günstig. Und eine schöne Box. Und dann habe ich mir so noch bei eBay 1000 Dollarscheine bestellt. Die gibt's da, fühlen sich auch richtig gut an. Das ist ja schöne Papierqualität. Und das ist ein richtiges Pokergeld. Das wird also auch zum Pokern genommen. Ja, eben. Also es macht schon was her. Einfach, es fühlt sich auch gut an in der Hand. Und, also macht schon. Nämlich auch bei Old Slayhand, meine ich. Ja. Einfach um so ein bisschen haptisches Element zu haben. Genau, bei Warhammer 3 haben wir es auch gemacht. Naja, kann bestimmt der eine oder andere darüber berichten. Kann man natürlich noch weiter treiben. Gerade wenn man Laper ist, hat man auch sowas wie Ringe und so weiter. Das finde ich beim Lab halt total cool, wenn halt ich möchte nachts in der Taverne übernachten und ein Essen oder so. Und dann knallst du da so, so eine Kette, wo ich dann halt immer so ein Glied rausnehmen kann. Weißt du? Das ist natürlich keine echte Goldkette, aber. Das wäre auch sehr imposant. Ja, aber das macht einfach Spaß, sowas. Gut, muss man beim Tischrollenspiel vielleicht nicht unbedingt haben, also als ganz besonderer Gegenstand oder vielleicht für wertvolle magische Gegenstände. Ja, apropos, genau, wertvolle Gegenstände, genau, Loot a Day hatten wir ja schon angesprochen, aber ich finde es auch total toll, wenn ich halt nicht diesen 500 Goldmünzen, sondern wenn das irgendwie als Schmuckgegenstand, als exotisches Tier zum Beispiel, wenn wir schon der Greifenklau-Podcast sind, ne, als wertvolle, versilberte oder vergoldete Greifenklaue oder wir finden Greifeneier, ein Junggreifen oder wir brauchen irgendwas vom Greifen als Zauberkomponenten oder statt eines Tiers können es auch exotische Pflanzen sein, die was wert sind oder in Häkchen unnützes magisches Zeug, wie zum Beispiel im Mittelalter ein Kochtopf, der magisch verzaubert ist und von selber warm wird. Ja, also kann eine Heldengruppe wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen, aber das ist halt in so einer High-Fantasy-Welt, gibt es das bestimmt hier und da, ist auch bestimmt einiges wert. Ja, ich habe auch sowas, zum Beispiel einen selbstsaubernden Teller. Das ist dann, wenn die Frage, weil Arbeit unheimlich wenig wert ist, ja, also wäre das wahrscheinlich zu aufwendig. Also man muss mal gucken, wie das so verteilt ist. Aber naja, genau darüber kann man sich ja Gedanken machen. Was haben wir noch? Den Nutzen von Preislisten. Also kann man zum Beispiel auch bei RPG Drive-Thru kaufen, dass man für die Taverne so eine eigene Liste hat. Oh, geil. Macht natürlich, für dich wäre das was. Das stimmt. Genau, man kann natürlich auch nützliche Dinge machen, wie eine Liste mit Ausrüstung. Ich finde, das beeinflusst das Rollenspiel auch extrem. Zum Beispiel bei Beyond the Wall hast du eine ganz kurze Liste mit wenigen Sachen. Finde ich auch nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite mag ich es auch, wenn du halt eine so ganz lange Liste mit detaillierter Ausrüstung hast und dir dann halt mit einfachen Hilfsmitteln da quasi was zurecht überlegen kannst. Ja. Kann auch sehr cool sein, macht auch Spaß. Dann habe ich überlegt, das gibt es häufig mal als Geschenk oder so, aber halt in der Fantasy-Welt, ein Münzbaum oder sowas. Ein Münzbaum? Ja, ein Baum, an dem Münzen sind. Das kann natürlich aus magischer Art und Weise sein, etwas Märchenhaftes. Kann natürlich auch von Hand angebunden sein oder sonst was. Kann ja auch irgendein, so ähnlich wie die Geschichte mit den Liebesschwestern, kann es ja auch dafür Gründe geben. Geschenk oder so, ja. Ja, oder so Anbetung vom Gott des Geldes. Das ist nicht mein nächster Punkt. Gott des Geldes, des Handels, der Wirtschaft. Wie denn deren Kleriker aussehen, dass wir 10 Marker sind. Reichen Bonzen dann vermutlich. Ja, als letzten Punkt habe ich dann noch Ingame-Spiele um Gold und Geld. Das können zum Beispiel kleine Tavernenspiele sein, also Minispiele. Oder bei Old Slam gibt es zum Beispiel Pokerregeln. Mhm. Genau, bei Deadlands gibt es auch Pokernregeln, fällt mir auf. Bloß das eine Runde bei Deadlands auszupokern dauert länger als wirklich Poker zu spielen. Das ist immer, da muss man sehr genau aufpassen, was man da macht. Da gibt es auch, um wieder das Reich der Computerspiele abzuschwenken, und wieder The Witcher 3. Die haben sich da nämlich aus. Es gibt ja etliche Spiele, bei denen sich, da haben sich die Programmierer ja echt Gedanken gemacht. Und bei Witcher 3 gibt es auch ein Kartenspiel. Ja. Das nennt sich Gwint. Das nennt sich nicht nur Gwint, das kannst du auch im Internet finden und ausdrucken. Richtig, genau. Und da gibt es jetzt auch demnächst auch ein eigenes vollwertiges Spiel, was man sich dann kaufen kann. Also online, also Computerspiel, dann wohlgemerkt, aller Hearthstone, was ja World of Warcraft da auch hat, so, genau so ein Kartenspiel. Und die Runden gehen, also sind maximal 3 Runden. Ja. Und sehr, sehr kurzweilig und macht auch echt furchtbar viel Spaß. Und da kannst du entsprechend auch in-game oder dann halt auch um Geld wetten, dann logischerweise. Genau, ich meine, das gibt es bei Computerspielen generell relativ oft, dass gibt's du da irgendwelche Minispiele hast sozusagen. Genau. Und noch mal kurz auf Shadow of Brimstone abzuschwenken, da hast du das ja auch, da kannst du halt halt im Saloon pokern. Das Rad der Fortuna oder das Rad des Teufels, also Crabble zum Beispiel. Spielen, genau. Und dann gibt es in der neuen Erweiterung, kannst du halt auch das Devil's Spider. Ja, genau, irgendwie so ein Teufelsrad oder so spielen. Und da musst du halt mit realen Würfeln halt mit an die Wand der Box werfen. Und die müssen dann so zurückprallen, dass sie auf einem bestimmten Bereich liegen bleiben. Genau. Das macht auch super viel Spaß. Ist halt ein cooles Minispiel. Kann man auch super fürs Rollenspiel verwenden. Also jetzt natürlich nicht für jedes, aber für das Land oder Deadlands würde es halt super passen. Ja. Dauert auch nicht zu lange. Ja, so, dann haben wir noch den Punkt 8. Was wir nämlich noch gar nicht gemacht haben, ist Rollenspiel und das reale Geld zu betrachten. Oh. Das heißt, sowas wie Kosten von Rollenspielen, E-Books, Zubehör, gebrauchten Büchern oder Sammlerartikeln. Ja. Oder zweitens die Preisgestaltung bei Kickstartern. Kann man auch was zu sagen. Oder ganz interessanter Konflikt in Häkchen, wäre drittens die Sammlerausgabe gegenüber der Einfachstausgabe. Gab es jetzt zuletzt bei DSA und Earthstone, das ist sozusagen, es gab eine Normalausgabe, es gab eine limitierte Deluxe-Ausgabe und es gab eine bildlose Ausgabe für, ich glaube bei DSA hat sie 20 Euro gekostet. Mhm. Normalausgabe für 40 und dann noch eine Deluxe-Ausgabe für 80. Okay. Bei Earthstone hast du ja gesehen mit dem Schlangenleder, ja. Steinleder. Optisch sehr cool. Die hat es Leuten nicht so gefallen. Ich fand es aber... Oh. Ja, also kann man eine Meinung oder Erfahrungswerte zu posten. Hat der Dorpcast zum Beispiel auch schon was zu erzählt. Mhm. Ja, viertens, Geld verdienen mit Rollenspiel. Ob das möglich ist. Also mit Rollenspiel oder mit Rollenspielen? Ja, mit Rollenspielen dann eher. Es ist aber, glaube ich, beides genauso schwierig. Okay, ja. Ja, zum Beispiel durch Layout-Übersetzung oder Lektorat oder was man auch immer dran machen will. Fünftens, Geld in Rollenspiele investieren. Ja. Also zum Beispiel ein Sammlerartikel, ne, um sie ein Jahr später wieder zu verkaufen oder sonst was. Hm. Ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich mal, wenn ich gerade Geld übrig habe, irgendwas Interessantes kaufe, mir angucke und dann auch mit dem Wissen so, okay, wenn ich jetzt mal dringend Geld brauche, kann ich es wieder verkaufen. Das stimmt. Kurze Anekdote, ich hatte mir ja mal Drakensang, auch das Spiel, das jetzt immer rauskam, die Sammlerbox gekauft und die hatte, glaube ich, damals 70 Euro gekostet, vielleicht waren es auch 80, als das Spiel rauskam und man war ja auch gut gefüllt, ja. Und ein paar Monate später ja schon wurden die ja streng mal zum dreifachen Preis angeboten. Das war echt krass. Ja, vielleicht möchte einer was dafür oder dagegen sagen oder seine Erfahrung posten. Dann haben wir noch sowas wie Konplanung und Kostenkalkulation oder Kostenaufteilung zwischen Spielern und Spielleiter. Also zum Beispiel, wenn der Spielleiter sich, nehmen wir mal das Marktspitze als Beispiel, kostet jetzt das Regelwerk 50 Euro, die Battlemaps dazu 80 Euro, dann braucht man noch Minis, dann bist du schnell bei 200, 300 Euro. Ja. Muss der Spieler das alleine bezahlen oder teilt das irgendwas an den Spieler auf? Also wir haben es nochmal als Diskussion empfohlen. Ja. Ja, wir hatten es so gemacht jetzt in der Pathfinder-Runde. Was? Und ihr habt es noch nie ans Ende gespielt? Das ist halt immer die Gefahr der ganzen Geschichte. Ja. Richtig. Also ich hätte mich ja auch finanziell beteiligt, obwohl ich letzten Endes selber davon gar keinen Nutzen hatte. Ja. Chris, jetzt hinterher wenigstens eine Battlemap. Also zumindest gehört mir eine anteilig, ja. Sehr gut. Ja, ich habe es tatsächlich sehr gut. Aber gut, ist auch nicht so, dass ich hier wenig Rollenspielkram rumstehen hätte. Lass mich kurz umgucken. Nein. Und hier steht nur der kleinste Teil. Rollenspiel im Vergleich, also im Preisvergleich zu anderen Hobbys. Da habe ich festgestellt, ist einerseits sehr günstig, weil du quasi so gut wie nichts brauchst, mit einem Grundregelwerk quasi Jahre auskommst. Aber wenn ich so umgucke, sehe ich auch, dass es sehr teuer ist. Also man kann es sowohl so als auch so halten. Richtig. Man kann auch mal die Aufgaben pro Spielrunde betrachten, weil klar bezahlt man vielleicht nichts fürs Rollenspiel selber, aber aus Anfahrt, Essen und so weiter kommt doch schnell eine große Summe zusammen. Ja, kann ich. Manche sind auch bereit, da richtig weit für zu fahren. Also, kann ich komplett unterstreichen. Ja, ist jemand, der immer bei mir mitfährt. Ja, Spendenaktionen in Sachen Rollenspiel, wie läuft das eigentlich? Zum Beispiel beim Bundle of Holding gehen immer 10% an eine Spendenaktion oder auch RPG Now macht das ab und zu, ob das sinnvoll sein kann, um den Ruf der Szene zu verbessern oder weil man einfach tatsächlich das Bedürfnis hat, Geld zu spenden oder warum auch immer. Hm. Dann auch noch eine interessante Diskussion, die so vor einem, zwei Monaten aufkam, ist nämlich Fanprojekt gegenüber Micropayment. Also das, was ich mache, stelle ich das einfach online zum freien Download oder gebe ich das auf RPG Draft zu oder RPG Now und lasse es einen Dollar kosten. Mhm. Hat jetzt nämlich Analogkonsole, hat so einige seiner Sachen umgestellt, beziehungsweise das, was er neu gemacht hat, hat er jetzt auf Micropayment gesetzt, statt auf Fanprojekt-Basis. Ich denke mal einfach, um es auszuprobieren. Aber auch, weil er, oder das steht so schön im Moviescape-Blog, Kommentare sind Applaus der Szene. Oder der Blogosphäre oder so. Ja, und Kommentare, das ist eigentlich erstaunlich. In manchen Blogosphären klappt das sehr gut, aber in der Rollenspiel-Blogosphäre habe ich das Gefühl, dass es doch sehr minimal ist. Mhm. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn du wofür zahlst und dann dafür auch konkret weißt, der hat sich das gekauft, kriegst du vielleicht auch mehr Kommentare für. Ist das vielleicht interessanter als so ein Fanprojekt? Ja, kann ich sagen. Deswegen kann ich auf der anderen Seite auch nur aufrufen, gebt den Leuten Feedback von den Sachen, die ihr mögt, auch von denen, die ihr nicht mögt. Auch über Kritik kann man sich gelegentlich freuen. Oder halt etwas dran ändern, was auch immer. Das ist richtig. Und natürlich die neuen Finanzierungsmethoden, zum Beispiel sowas wie Finanzierung durch Patreon, wie es Orgenspalter machen, wie es Ohrheimer macht, wie es neulich der Dopcast macht. Mhm. Und dem Patreon gibt es noch andere Sachen, die interessant sein können. Vielleicht habt ihr da was schon gemacht oder Erfahrungen mit Flatter zum Beispiel. Das habe ich das nochmal gesehen, dass es aufgekommen ist, aber naja gut, ich halte es für. Oh. Ach so, Flatter, ohne E, Flatter, ja. Genau. Ja. So, dann habe ich noch, jetzt bin ich auch gleich durch, noch ein paar grundsätzliche Themen. Zum Beispiel die Diskussion Arbeit versus Abenteuer. Also, wie sollte man das gestalten, warum gibt es D&D-Helden? Warum gehen die auf Abenteuer? Warum arbeiten die nicht einfach ganz normal, sozusagen? Da muss man das natürlich auch entsprechend gestalten. Das ist also Abenteuer, dass man halt die magischen Gegenstände nicht durch Handwerk herstellt, sondern halt auf Abenteuer aufzieht in alte Dungeons. Manche Sachen greifen das auch sehr gut auf. Gibt zum Beispiel im Handbuch des Weltenbaus, Kobolds Handbuch des Weltenbaus, ja, von Wolfgang Bauer und Co., da wird das auch nochmal aufgegriffen, dass man das halt attraktiv machen muss oder plausibel machen muss, warum man eigentlich in alte Ruinen geht und dort Schätze und magische Gegenstände sucht und warum man nicht einfach selber baut. Und, oder kauft oder sonst was. Mhm. Weil es sich Charakterwerte hergeben. Meistens. Fall. Nee, wenn ich Stärke 18 habe, weiß ich, ich muss in die Welt ziehen. Ja, aber es ist ja auch klar, wenn Handwerk bringt 3W6 Goldmünzen im Monat zum Beispiel, wenn ich irgendwo 3 Tage auf Abenteuer gehe, kriege ich 3W6 mal 1000 Goldmünzen. Richtig. Dann weiß ich, okay. Und das geht auch mein Leben. Im Handwerk auch. Wenn du passt. Nein. Ja, das ist dann ja wiederum plausibel, dass es vielleicht Leute gibt, die das halt machen. Und außerdem ist, finde ich, auch ganz wichtig, das so vorhin noch so mit durchgeklungen, dass irgendwie beim System, ob auf Goldmünze oder Silbermünze basierend, dass irgendwie mal klar sein muss, ja, was verdient denn eigentlich so ein Bauer im Monat? Und ne, also wie sind da die Verhältnisse? Ja. Wenn Bauern im Monat 300 Goldmünzen verdienen, dann ist das halt was anderes, als wenn sie mit 5 Kupfermünzen das Jahr auskommen müssen, sozusagen. Ja, genau, dann generell die Abenteuermotivation Geld kann man natürlich mal hinterfragen, ob das eine gute ist. Also ich finde sie gar nicht schlecht. Oder auch was Abwesenheit von Geld macht. Ich hatte mal bei Zufallshintergründen für meinen Kleriker D&D ausgewürfelt, so ein schönes Ding mit, dass halt in Armut groß geworden ist und so weiter. Und die Mutter vom Vater verlassen und so weiter. Na, jedenfalls hatte ich dann so als Konsequenz mir daraus überlegt, dass er wahrscheinlich schon sehr auf diese Kirchenhierarchie steht und wahrscheinlich auch auf Statussymbole und Geld. Also mal so ein ganz anderer Kleriker, der eher so ein bisschen goldgierig ist, ja, als okay, ja. Trotzdem in der Gesinnung her gut, aber halt auch. Na gut, das kommt ja auch dann noch drauf an, welches Motiv er das dann hat. Oder? Richtig, genau. Ja, dann gab es früher tatsächlich auch sowas wie Höchstgrenzen bei Paladin für magische Gegenstände. Ja. Oder ich mal vielleicht auch für Gold, ob sowas sinnvoll ist oder ob sowas dann keinen Spaß macht. Hatten wir vorhin schon das Armutsgelübde. Und noch die Frage zum Beispiel, ob Rollenspiel als Wirtschaftssimulation funktionieren muss. Oder auch nicht. Ja, eine interessante Frage. Ja, ich würde sie auch glatt mit Nein beantworten, aber gibt ja auch genug, die es mit Ja beantworten. Ja, denen es dies halt stört, dass zum Beispiel bei DSA der Warenfluss ja gar nicht so sein kann, wie das in den 17 Quellenbüchern steht. Oder auch bei D&D. Gut, ja, das waren so die Ideen, was man aus den Karnevalsthemen, was man mit dem einen Karnevalsthema, was man daraus so bauen kann. Ja, da waren schon sehr gute Anregungen dabei. Ja, ich hoffe, dass das Thema, also ich hoffe sehr, dass es natürlich Spielmaterial zum Thema gibt. Ich hoffe aber nicht nur, dass es sich halt darauf beschränkt, auf ein paar Loot-Tabellen oder ein paar gute Schätze, die freue ich mich auch sehr drüber. Aber gibt doch genug Ansatzpunkte für ganz andere Sachen. Ja. Bin ich mal sehr neugierig. Ich hoffe, dass der ein oder andere davon aufgegriffen wird. Mit Sicherheit. Ja, sehr schön. Ich habe das als Zusage vernommen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in Bälde wieder. Ja. Tschüss. Bis dann. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.